Good morning. Guten Morgen. I almost spoke Portuguese, but then I realized I need to speak in English. Fast hätte ich Portugiesisch gesprochen, aber dann habe ich noch rechtzeitig realisiert, dass ich Englisch sprechen I'm muss. going to start a new series that is called Life in the Secret Place. Wir werden heute eine neue Serie starten, die Leben am geheimen Ort heißt. Since I've been a very young man, Seit ich ein junger Mann war, I've loved some of the Psalms. habe ich einige der Psalmen I geliebt. specifically said some of them because some of them I never loved and I still don't love. Ich sagte extra einige, da es auch einige gibt, die mir nicht so gefallen. You know, like I don't like these psalms like God kick in the teeth of my enemy. I hate those who hate you. Wisst ihr, ich mag diese Art von Psalmen nicht, wo es heißt, Gott, hau die Zähne meiner Feinde ein, ich hasse diejenigen, die dich You know, hassen. maybe you like those psalms, but I never did like them and I still don't like. Vielleicht gefallen sie dir ja, aber ich mochte sie nie und mag sie immer noch nicht. Don't worry, I'm not backslidden. I love Jesus very much and I do like the Bible too. Aber keine Sorge, ich liebe Jesus so sehr und ich liebe auch die Bibel. Today these psalms don't confuse me anymore and upset me anymore. I just don't like them. Heute verwirren mich diese Psalmen nicht mehr und regen mich auch nicht mehr auf. Because I had an experience where everything was explained to me. Da ich ein Erlebnis hatte, wo mir alles erklärt wurde. Unfortunately, I can't tell you the experience. It's too crazy. Leider kann ich euch das Erlebnis nicht erzählen. Es ist zu verrückt. So there we go. Aber los Look at geht's. Psalms 91, a psalm that I think is amazing. Schaut euch Psalm 91 an, den ich einfach wunderbar finde. He who dwells in the secret place of the Most High. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, He shall abide under the shadow of the Almighty. bleibt im Schatten des Allmächtigen. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. If you keep reading through this psalm, Wenn du diesen Psalm weiterliest, you will find out that the promises are extraordinary. so wirst du herausfinden, dass die Verheißungen außergewöhnlich I sind. challenge you to read these psalms carefully at home. Ich fordere dich heraus, diesen Psalm sehr sorgfältig zu Hause We are durchzugehen. promised protection, we are promised victory, we are promised healing and health. Uns wird Schutz versprochen, uns wird Sieg, Heilung, Gesundheit versprochen. Wonderful promises. Wunderbare Verheißungen. But these are not unconditional promises. Aber diese Verheißungen sind keine bedingungslose Actually, Verheißung. conditional. Da gibt es in der Tat auch eine Bedingung So, dafür. what's the condition? So, was ist diese Bedingung? He who dwells in the secret place. Der am geheimen Ort verweilt. So, in order for you to experience all these great things, you have to do what it says that you need to do. Also, um diese großartigen Dinge zu erleben, musst du das machen, was in der Bibel steht. You have to dwell in the secret place of the Lord. Du musst am geheimen Ort des Herrn verweilen. You know, the question is, what is the secret place? Die Frage ist nun, was ist dieser geheime Ort? And I don't want to go into specific details about this secret place. Ich möchte aber nicht auf spezielle Details dieses geheimen Ortes eingehen. But rather I want to do what Jesus loved to do so much. Ich möchte lieber das tun, was Jesus so gern gemacht hat. He loved to use parable and metaphors. Er liebte es, Parabeln und Metaphern zu He did verwenden. so much of that. Er hat das so oft gemacht. So when the Bible talks about the Christian, it compares our life with a tree many times. Also, wenn die Bibel über Christen spricht, wird unser Leben sehr oft mit einem Baum verglichen. There's in Psalm 1 it says we are like a tree planted by the water. Im Psalm 1 da steht, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Psalms 92 says we are like a tree. Im Psalm 92 steht auch, dass wir wie ein Baum sind. Maya 17 says that we are like a tree. Und Jeremia 17 sagt es auch, dass wir wie ein Baum sind. So there are several scriptures that actually say that the righteous is like a tree. So that's a metaphor. Es gibt also mehrere Schriftstellen, die besagen, dass der Gerechte wie ein Baum ist. Das ist eine Metapher. Study the life of these trees that are specifically mentioned who we are. Wenn du das Leben dieser Bäume studierst, wie speziell wir damit beschrieben werden, you will find two things. Wirst du zwei Dinge herausfinden. The secret life of the tree and the visible life of the tree. Das geheime Leben des Baumes und das sichtbare Leben des Baumes. What is the secret and what is the visible? Was ist das geheime und was ist das sichtbare Leben? You see, the secret is the root, the visible is the fruit. Also das geheime Leben ist die Wurzel und das sichtbare Leben die Frucht. And this is one of the humongous mistakes that Christians have made. Und das ist einer der größten Fehler, den Christen gemacht haben. We have been taught to focus on the fruit and ignore the root. Uns wurde gelehrt, dass wir uns auf die Frucht fokussieren und die Wurzeln ignorieren sollen. We've been taught this. Warum wurde uns das gelehrt? Because of religion. Aufgrund der Religion. Religion exactly does this. Religion macht genau das. Look what happened to the Pharisees. Schaut, was den Pharisäern passiert ist. The Pharisees were only concerned about the outward experience, never about the heart. Den Pharisäern waren nur Äußerlichkeiten wichtig und niemals das Herz. So Jesus constantly confronted this kind of lifestyle. Jesus konfrontierte ständig diese Art von Lebensstil. Because Jesus was so clear when he told the people that your secret life determines your visible life. Jesus war so klar, als er den Menschen sagte, dass das geheime Leben das sichtbare Leben bestimmt. There is one parable that Jesus said, told, that is the key parable to understand every other parable. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählte, das eine Art Schlüsselgleichnis ist, um alle anderen zu verstehen. I'll tell you next time what this is. Und ich werde euch dieses das nächste Mal erzählen. Aber erinnert euch. In one parable you find the key to understand every other parable. In einem Gleichnis werdet ihr den Schlüssel finden, um alle weiteren zu verstehen. Think about it until tomorrow. Ihr könnt darüber bis morgen nachdenken, which parable that might be. Welches Gleichnis das sein könnte. I'm gonna give you a little hint. Ich werde euch einen kleinen Hinweis geben. It's the parable that talks about the secret life. Es ist das Gleichnis, das über das geheime Leben spricht. See you tomorrow. Bis morgen.